Die Decke jetzt noch übers Knie, den Krückstock her, dann schieb mich raus. Die Meute soll den Herren sehen, der wieder mal Geburtstag hat. Liebe hoch, Liebe hoch. Da stehen sie alle aufgereiht und klatschen, dass es nur so klatscht. In Stücke reißen würden sie mich, die unsichtbare Peitsche knallt und daran glauben sie immer noch. Sie schieben die kleine Ratte vor, wahrscheinlich eine Urenkelin, die den gereimten Quatsch aufsagt. Die hält mir Totenblumen hin und hat schon diesen Lauerblick. Ja, glotzt mich geil und tückisch an, wie das Jahrhundert werd ich halt. Ich überlebe euch alle noch, ihr Scheißefresser, die ihr seid. Ich kenn euch in- und auswendig. Erstgeborenen Seiferkopf, die zweitgeborenen Jet-Set-Clown, die drittgeborenen Ampelmann, der seiner Frau das Täschchen trägt. Und jeder von euch ist schon greis. Eure Weiber stinken schon nach Gruft, die Töchter huren um die Welt. Kein Enkel hat mehr Saft im Sack. Und einer ist vom Feind gekauft, der hält ihn aber für Geschmeiß. Die einzige, die mich interessiert, da hinten die mit grünem Haar und dieser Lederjoppe an, die könnte mich mal diese Nacht ein bisschen wärmen, sagt ihr das? Wehe, ihr gebt mir einen Kuss, ich schlag euch mit dem Krückstock tot. Jetzt fängt auch noch der Werkschor an, der brüllt doch immer viel zu laut. Dass ich mir das gefallen lass. Offizielle Laberei, wir feiern heute einen Mann, der nicht nur 84 wird. Herrgott nochmal, wie konnte das so verkommen, weiter Jahr für Jahr? Der Bürgermeister Anarchist, der Polizeichef Pazifist, der Pfaffe glaubt nicht mehr an Gott, den Abgeordneten, den zahle ich jetzt nur noch als Fernsehstar. Ja, Prost, Gesundheit, hoffentlich verschluckt ihr euch bald an euch selbst. Ihr seid nicht mal Banditen hier, ihr seid nur dumm, dreist und pervers und bist in euer eigenes Bett. Da hat man doch nicht aufgepasst, jetzt kriegt das keiner mehr in den Griff. Und irgendwann ist es soweit, da hilft nur noch der große Knall. tabula rasa. Habe ich Sekt. Hebt das Glas und danke euch, die ihr gekommen seid, mich ehrt. Wie gut ist so ein fester Bund, wo jeder jedem fest vertraut und weiter schreitet Zeit an Zeit. Familie, Mitarbeiter und ihr Freunde, ich werd weiterhin für euch da sein und das, was uns im Innersten zusammenhält in dieser ernsten, schweren Zeit. Adieu, ihr Lieben, feiert noch, los, Bodyguards, nun stieg mich raus, die Decke jetzt noch übers Knie, macht schnell, ich kann sie nicht mehr sehen, sonst kotze ich die Wut der Fall. Mir ist bis in die Knochen kalt, los holt mir die mit grünem Haar und dieser Lederjoppe an. Nein, alt, vielleicht ist das sogar der Judas, der mich killen soll.